Mama fragt, was ich mach, ich streich Namen durch. Papa fragt, was ich mach, ich streich Namen durch. Ich mach nur Stunts, ich sammel Schramm, bis ich dich find irgendwann. Alles einmal haben, aber nichts behalten, immer wieder verschenken wir uns an die falschen 100 leere Seiten. Das ist meine Bibel überm Kopf, Regenwolke 7. Schwarze SUVs rollen durch die Nacht. Ich bin zu jung für die Liebe, schrei ich aus dem Dach. Berliner Luft in den Haaren, morgens um 4. Ich tu niemandem weh, ich will doch nur spielen. Bis morgens wach, nichts schmeckt süßer als traurige Lippen. Mama ist besorgt, Sommer, doch vom Haus stehen Schlitten. Club zu Club und jeder Shot macht Peng. Lieber gehen, weil sonst gehen wir uns fremd. Die Schwäche stärker, zwei schnelle Schacht in Therapie. Bin verliebt, doch weiß, das verfliegt. Schwarze SUVs rollen durch die Nacht. Ich bin zu jung für die Liebe, schrei ich aus dem Dach. Berliner Luft in den Haaren, morgens um 4. Ich tu niemandem weh, ich will doch nur spielen. Das ist so viel, das so wenig bedeutet. Wir sind nur zwei Schatten in den Schatten der Häuser. Wenn es zwischen uns funkt, nur ein kleines Blitzlicht. Niemand hat versprochen, wir werden glücklich. Schwarzer SUV rollt durch die Nacht. Ich bin zu jung für die Liebe, schrei ich aus dem Dach.